Deutschlandfunk, Information und Musik. Es kann manchmal ganz rasch gehen und aus einem beschaulichen bayerischen Ort kann wider Willen ein Symbol für Ausländerkriminalität werden, zu Unrecht. Nach der aufwallenden Erregung wegen prügelnder Asylbewerber in Amberg, da klingt das langsam wieder ab. Der Bürgermeister lobt die Polizei, die rasch und richtig gehandelt hat, sieht aber auch, dass durch die Berichterstattung Befürchtungen geschürt wurden, die der Stadt nicht gerecht werden. Ich habe mit dem langjährigen Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung und preisgekrönten Kommentator Heribert Prantl darüber gesprochen und darüber nachgedacht, ihn zuerst gefragt, was macht aus dem 42.000 Einwohner zählenden Ort Amberg eigentlich in unserer gegenwärtigen Wahrnehmung so eine Art Armageddon der Mediendemokratie? Ach, die Lust auf Erregung und auf Aufblasen, was wir schon zum Teil machen, wir als Medien, ist Beihilfe zur Aufblusterei. Ich nehme mal eine Folge dieser Schlägerei vor dem Bahnhof. Die NPD erzählt, dass sie Bürgerwehren nach Amberg geschickt hat. Vier Hampel laufen da in Schutzwesten, in Warnwesten für eine halbe Stunde rum und wir machen eine Aufregung daraus, als wäre dort ein Bataillon von Neonazis aufmarschiert. Es ist tatsächlich Beihilfe zur Aufblusterei. Wir helfen der NPD, wir verhelfen der NPD zu einer Bedeutung, die sie nicht hat. Und da ist tatsächlich der Appell an Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit und Maßhalten angebracht. Das wäre genau meine nächste Frage, nämlich wem nutzt eigentlich von Hetzjagden zu sprechen? Wem nutzt die Erregung? Information hat ja die merkwürdige Eigenschaft, schnell zu sein, zu rasen, Wahrheit hingegen flaniert. Sie kriecht, sie ist langsam, das hält man nicht aus, ne? Das hält man nicht aus, das merkt man, das hat man ja bei allen auch den wirklich großen Attentaten, dass man die Ungewissheit nicht aushält, dass man ganz schnell Kommentierung, Einordnung, vermeintliche Klarheit braucht. Es gibt tatsächlich in der Medienlandschaft einen sich verschärfenden Kampf um Aufmerksamkeit und es ist ja so, jeder kann sich in die Erregungskreisläufe einschalten und die Aufregung mit Kommentaren, mit Likes, mit Klicks verstärken. Und der Journalismus wetteifert ja auch mit den Bloggern und den YouTubern und den dubiosen Plattformen, die es gibt, um Aufmerksamkeit. Und bei dieser Aufmerksamkeitsjagd und, glaube ich, kommt manchmal ja tatsächlich das, was wir Verhältnismäßigkeit nennen und dreimaliges Überlegen, bevor man zu starken Formeln und zur Skandalisierung greift, zu kurz. Es gibt eine Katastrophenpublizistik, die zur Übertreibung und zur Zuspitzung neigt. Und dann wird oft eine ganz winzige Teilmenge von Wirklichkeit, wie die vier schlägernden Flüchtlinge in Amberg, verbal so aufgeblasen, dass der Eindruck entsteht, sie sei das große Ganze. Und so reagiert ja auch die Politik. Man sagt, Seehofer, man müsse jetzt, und dann kommt der Satz, den ich schon kenne, seitdem ich Journalist geworden bin, vor über 30 Jahren, nach allen größeren oder kleineren Verbrechen, Straftaten, die Gesetze müssen verschärft werden. Das ist keine Reaktion, die erst seit den Flüchtlingen existent ist. Ich glaube, diese Reaktion auf Straftaten und Verbrechen hat mit dazu geführt, dass die innere Sicherheit ins Wanken gerät. Die innere Sicherheit der Bürger darüber, ob die Gesetze auch wirklich so sind, wie sie sein sollen. Denn man wundert sich und reibt sich ja die Augen. Zwei Gewaltausbrüche vor dem Jahreswechsel haben Deutschland aufgeschreckt. Wir haben über Amberg gesprochen. Wir könnten genauso gut über das zeitgleiche Ereignis in Nordrhein-Westfalen in Bottrop reden. Beide Male stehen Migranten im Mittelpunkt, aber die Erregung ist sehr unterschiedlich. Ja, die Erregung ist unterschiedlich. Einmal ist in Bottrop ein Mann in der Silvesternacht aus rassistischen Motiven eine Menschengruppe gefahren und einmal haben wir schlägernde Jugendliche in Amberg. Das Einzige, was diese Ereignisse verbindet, ist die Zeitgleichheit. In Bottrop haben wir Tötungsabsicht. Wir haben tatsächlich ein Verbrechen vor uns mit ziemlich katastrophalen Folgen. Das heißt, wir haben es mit zweierlei Entsetzen zu tun. Mit Entsetzen, das verschieden aufgeladen wird und von der Politik verschieden bewertet. Auch der Innenminister hat ja den Kasus in Amberg viel stärker in den Mittelpunkt seiner Darlegungen gestellt, wie er überhaupt Straftaten, die aus rechtsradikalen Kreisen kommen, die von rassistischen Tätern begangen werden. Man hat es im Umfeld von Chemnitz gesehen und die ganzen Ereignisse im Zusammenhang Zusammenhang mit Maßen lassen daran erinnern. Da ist er jemand, der sehr verhalten und nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit reagiert. Ich würde gern das Gespräch nutzen, um noch auf einen Punkt zu kommen, den manche Publizisten oder Intellektuelle gerne so als Erregungsdemokratie bezeichnen. Wir wissen, moderne Gesellschaften sind Erregungsgemeinschaften neu. Sie haben es eben in einem Nebensatz gesagt, ist vielleicht auch sowas wie, man könnte es die publizistische Rolle der Polizei nennen. Das kann gelingen. Wir erinnern uns ans Olympia-Einkaufszentrum, wo das sehr gelobt wurde, zu Recht. Ja. Inzwischen fällt dann fast auf, wenn die Kommunikation nicht gut ist. Das ist auch neu. Da muss man sich auch überlegen, wie weit ist sowas erwartbar? Denn es gibt ja eine Spirale von Information, Desinformation und Destabilisierung. Sie haben es zu Beginn gesagt, wir halten das nicht aus. Ungewissheit. Dann nehmen wir gerne ein paar Informationen und kochen uns daraus so unser Süppchen. Ne? Wir kochen unser Süppchen und das Süppchen wird natürlich gewürzt von völlig unsinnigen Informationen. Ich erinnere mich an den Amoklauf in München im Juli 2016, als wirklich Nonsens gemeldet wurde auf Twitter. Es war die Rede von Schüssen auf dem Stachus, es war die Rede von Schüssen auf dem Hofbräuhaus. Fotos geisterten durchs Netz, die nicht aus München stammten, sondern aus Neuseeland und aus Australien, von sonstigen weit wegliegenden Attentaten und Ereignissen. Aber man ist geneigt, erst einmal zu glauben und das erst einmal für wahr zu halten, weil man, wie gesagt, nicht aushält, dass die Dinge noch nicht geklärt sind. Das Ganze ist auch Twitter getrieben und schon an Journalismus hätte ich an uns die Mahnung, die Twitterei nicht so ernst zu nehmen. Dazu neigen wir Journalisten leider und verwechseln die Twitterei mit der Wirklichkeit. Die Twitterei, denke ich, wird überbewertet. Da wird eine meinungsstarke Minderheit kriegt eine Aufmerksamkeit, die sie in dieser Fülle nicht verdient. Ja, das ist ein Punkt, der einfach noch zu lernen ist, denn das muss man wirklich lernen, also lesen, lernen im doppelten Sinne, nicht nur die Zeitung, sondern auch die Zeichen zu deuten, sage ich jetzt mal etwas sonntäglich, denn es gibt ja ein Paradox oder vielleicht sogar zwei. Das eine ist so eine Art Informationsparadox. Immer mehr Information führt auch dazu, dass es immer mehr Desinformation geben kann. Das ist einfach eine statistische Sache. Und das zweite ist, das machen wir im Grunde ja so ein bisschen auch. Wir laufen gerade so ein ganz kleines bisschen auch in die Empörungsfalle. Was ist das? Ich meine damit das Paradox, dass wir uns gerade ja auch über Empörung empören oder über Erregung erregen. Ja, da machen wir in gewisser Weise mit, aber was bleibt uns übrig, wenn wir die übertriebenen Reaktionen versuchen zu bewerten und herunterzufahren? Man muss vielleicht auch schauen, wie die Erregungsfähigkeit sich konstituiert. Es gibt ja für mich einen, jetzt sage ich tatsächlich absichtlich, Jahrhundertskandal, diese gigantische NSA-Überwachung, die Snowden-Veröffentlichungen im Sommer 2013, dieser gigantische Kontroll- und Sperrapparat, der da aufgedeckt wurde, die Regierungschefs wurden abgehört, die Kanzlerin, ganz die Regierungsviertel wurden belauscht, Millionen von Bürgern, die Wirtschaft und so weiter. Und die Erregung, die sich da entfaltete, war ja irgendwie doch ziemlich klein. Und warum war das so? Weil es keine emotional berührende Bildsprache gibt für Totalüberwachung. Zu dieser Erregung, die wir jetzt beschreiben, analysieren und zurückdrängen wollen, gehören auch immer die Bilder, die sich bei jedem sofort festprägen. Der Terrorismus hat Bilder. Man hat die furchtbaren Bilder von den Twin Towers, man hat die furchtbaren Bilder von malträtierten Opfern bei Abhören bei diesem Snowden-Großskandal gibt es keine Bilder, die uns erregen könnten. Und auf die Art und Weise wird ein wirklicher Skandal, etwas, das wirklich zur Erregung führen sollte, führt zu einem ziemlich kleinen öffentlichen Aufstand. Man muss sehen, die Erregungsspirale, die wir beschreiben, hat auch damit zu tun, dass man sich davon schnell ein Bild machen kann und auch ein Bild machen will, auch wenn die Bilder sich dann nachträglich als falsch herausstellen.